Okay, Morty, bist du soweit? Okay, fangen wir an. Probeaufnahme, Luis Täter, die erste. Sie haben nicht Action gesagt. Also gut, ich sage Action. Action! Weihnachten leidet, gut, das ist keine Neuigkeit, zumindest in unseren in der Regel gesättigten Zeiten an Überfluss, zu viel des Süßen. Die verdirbt nicht nur die Zähne, den Magen, sondern auch den Filmgenuss. Die Nachahmung des britischen Weihnachtsfilms Tatsächlich Liebe von 2003. Platz 5. Alles ist Liebe von Markus Goller. Ist mit seiner Besetzung, Achtung, das dauert jetzt, Nora Tschirner, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring, Fari Yadim, Christian Ulmen, Elmar Wepper, Katharina Schüttler, Friedrich Mücke, ist das, was die Amerikaner Heavily Overcast nennen. Zu viel Schauspieler auf der Filmbühne. Man verliert den Überblick bei dem Wunsch, sich bei irgendjemandem in dieser süßen Weihnachtsliebesglück, das Happy End kommt Geschichte, andocken zu können. Was das Übermaß der Computereffekte nun betrifft und die daraus resultierende Unübersichtlichkeit, da kann man sozusagen in Analogie zu Alles ist Liebe Platz 4 auch beim Animationsfilm Die Pinguine aus Madagaskar von Eric Darnell und Simon J. Smith ein Lied davon singen. Platz 3 Paddington von Paul King. Dass ein Animationsfilm bzw. im Fall von Paddington die Mischung aus Animations- und Realfilm einen unfassbaren Charme ausstrahlen kann, das beweist diese Adaption von Michael Bonds Kinderbüchern über den von britischer Kultur besessenen, im Übrigen wunderbar animierten Bären. London. Den es eben nach London an seinen Traumort verschlägt, wo er da selbst die Familie von Downton Abbey, Hugh Bonneville und Happy-Go-Lucky-Star Sally Hawkins aufmischt. Es geht einmal wieder darum, sich zu verstehen. Mein Name ist... Ach so. Versuchen Sie es. Mr. Brown, das war ausgesprochen unhöflich. In jedem Fall bekommt die Familie Brown durch Paddingtons Anwesenheit das verpasst, was sie unbedingt brauchte. Eine Portion Chaos. Hey! Platz 2. Die Tribute von Panem, Mockingjay, Teil 1 von Francis Lawrence. Niemand außer ihr kann das schaffen. Damit wird sie nicht fertig. Die Spiele haben sie zerstört. Auch wenn die Tribute von Panem Verfilmungen an die Gelddruckmaschinen der letzten Jahre erinnern, Harry Potter, die Twilight-Saga und so weiter, bieten sie jedoch, wie jetzt in Mockingjay 1 sehr deutlich wird, eine erstaunlich komplexe Hauptfigur, die zwar von ihrem eigenen Mythos als coole Amazone, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, lebt, aber von ihren Weggefährten im Kampf gegen die totalitären Herrscher des Kapitols instrumentalisiert wird. Und in ihrem Inneren ist Katniss Everdeen vielleicht nicht zerstört, aber immerhin zerrissen, ausgehöhlt, im wütenden Kampf gegen das Böse, inzwischen lahm geworden. Damit bekommt Katniss, gespielt von Jennifer Lawrence, eine erstaunlich komplexe Humanität verliehen. Platz 1. Der Hobbit. Die Schlacht der fünf Heere von Peter Jackson. Eines Tages werde ich mich erinnern an alles, was geschehen ist. Gut, also das Erinnern. Erinnern wir uns an die 1990er Jahre, als alles begann. Als Peter Jackson mit Frodo Beutlins Geschichte im Herrn der Ringe aus dem Nichts die neuseeländische Filmindustrie schuf, dort Frodo Economy genannt. Doch Weta Digital, die Bilderschmiede in Neuseeland, braucht Projekte. Es geht um Arbeitsplätze, um die Zukunft. Das ist das Motiv aus dem nur 384 Seiten dünnen, spannenden, dramaturgisch runden Tolkien-Jugendbuch, eine Filmtrilogie zu machen, die es jetzt auf 468 Filmminuten, und das ist noch nicht einmal die Extended Version, gebracht hat. 7,6 Stunden. Es sei den Leuten in Neuseeland unbedingt der Arbeitsplatz von Herzen gegönnt, aber der Film, sorry, nervt unglaublich in seiner digitalen Ödnis. Nachsatz. Fast vergessen, sorry. Den Weihnachtsgruß. Hier also, liebe Kinder, liebe Erwachsene, gebt fein Acht, kommt er, der Gruß, musikalisch von einem borstigen, unfassbar entzückenden Kinowesen. Und jetzt bitte alle zusammen. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. So, nun ist gut. Wir haben ja unsere Zeit nicht auf dem Hamburger Dom geschossen.